Einheit 18, Teil 1, Übung 2b. Die Geschichte geht weiter. Hören Sie, welches Foto passt nicht zur Geschichte? Meine Geldbörse war nicht da. Ich bin sofort zum Fahrkartenautomaten zurückgelaufen. Aber auf dem Kasten lag nichts mehr. Meine Eltern sind dann mit mir zur Information gegangen. Da war eine sehr nette Frau, die hat uns zum Fundbüro geschickt. Da habe ich zuerst eine Verlustanzeige ausgefüllt. Ich musste meinen Namen und meine Adresse mit der Telefonnummer aufschreiben. Und ich musste meine Geldbörse beschreiben. Eine kleine braune Geldbörse mit 200 Euro drin. Das hat gedauert. Ich war sehr nervös und mein Zug war inzwischen auch schon weg. Aber ich hatte Glück. Meine Geldbörse war im Fundbüro. Ein älterer Herr hatte sie abgegeben. Ich war sehr glücklich. Ich bin dann einen Zug später um 8.14 Uhr nach München gefahren und die Geburtstagsfeier von Petra und das Wochenende in München waren super.